ins Wunderland, lass mich erraten, deine Eigenarten. Ich bin gespannt auf diese schöne Zeit mit dir. Ich blicke gebannt in dein Gesicht und ich bin für dich da, wie es vorher keiner war. Wir gehören zueinander, ja, das ist wahr. Willkommen im Wunderland. Willkommen in unserem Land. Du bist das Beste, das ich mir vorstellen kann. Deine Augen ziehen mich in ihren Bann. Der Mond zieht über uns, das Meer. Du bist für mich da der schönste Mensch, was für ein Glück, bin ich deins, bist du meins. Du setzt dich in den Sand, gibst mir deine Hand und ziehst mich zu dir. Ich lege mich auf deinen Schoß, ja, für mich bist du so groß. Der Erdenball und noch viel mehr, ich halte deine Hand. Ich fühle den warmen Sand unter meinen Füßen. Ich greife in dein Haar und mein Wunsch wird wahr. Ich verbinde mich mit dir. Das zerbrochene Glas meiner Vergangenheit, das zerrüttete Leben, meine Einsamkeit ist endlich vorbei und ich wünschte es sei schon viel früher geschehen. Wieso habe ich es nur nicht gesehen? Du warst immer so nah und schon fast da. Doch es ging mir schlecht und mir genauso. Ach, was bin ich froh, du bist so gerecht zu mir und du hast es verdient, genau so behandelt zu werden. Und ich finde unser Unglück in Scherben vor unserem Leben liegen. Ich möchte sie zusammenschieben. Auf aus unserem Leben hinaus und ich weiß, du spürst es so und ich weiß, ja, ich weiß, die drei Worte gehören und du gehörst mir. Kennst du deine Kraft, mich zu verzaubern? Kennst du sie, dabei zeigst du sie mir jeden Tag und überall. Das Leben ist so schön mit dir.